haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Lieferwagen. Seit Tagen versuchte ich, den Heizkörper in meinem Büro nach unten zu regulieren. Doch egal, was ich auch tat, es wurde wärmer und wärmer. Die Verwaltung versprach, einen Techniker vorbeizuschicken. Bis dahin sollte ich regelmäßig lüften. Um 10 Uhr erschien meine neue Klientin. Frau Zuber trug einen dicken Wintermantel und ein Stirnband. In meinem Büro waren es gefühlte 40 Grad, doch sie weigerte sich, ihren Mantel abzulegen. Meine Mutter wurde vor einer Woche von einem Lieferwagen angefahren. Sie hat sich einen komplizierten Oberschenkelbruch zugezogen. Und das Ganze wird zu einem Versicherungsfall, weil der Wagen einfach abgehauen ist, ohne sich um meine Mutter zu kümmern. Wagen kümmern sich weder um Mütter noch um Töchter. Aber die Menschen, die hinter dem Steuerrad sitzen, tun das ab und zu. Genau darum geht es. Ich soll denjenigen, der Fahrerflucht begangen hat, ausfindig machen. Sie sollen nach dem Lieferwagen suchen. Es ist nämlich so, dass die Versicherung meiner Mutter nicht glaubt. Was ist mit der Polizei? Hat diese den Unfall protokolliert? Ja, aber die glaubt meiner Mutter auch nicht. Was hat Ihre Mutter der Polizei gesagt? Das, was sie gesehen hat. Sie saß auf ihrem Fahrrad. Ein Lieferwagen kam um eine Kurve, sie konnte nicht mehr vollständig ausweichen, stürzte und brach sich das Bein. Sie wurde demnach gar nicht angefahren. Doch, der Lieferwagen touchierte ihr Fahrrad. Lieferwagen sind häufig beschriftet. Dieser auch. Aber die Polizei sagt, dass die Dachdeckerfirma schwindelfrei seit 3 Jahren nicht mehr existiert. Jemand hat den Gebrauchtwagen gekauft. So ist es. Sie haben mir noch immer nicht erzählt, weshalb die Polizei und die Versicherung Ihrer Mutter nicht glauben. Meine Mutter hat ausgesagt, dass niemand am Steuer saß. Der Lieferwagen fuhr von alleine. Wenn niemand am Steuer saß, muss es so gewesen sein. Selbstfahrende Autos sind bis jetzt nur zu Testzwecken unterwegs. Ich habe noch nie etwas von einem Lieferwagen gehört. Das sagt die Polizei auch. Fahrten ohne Fahrer müssen bewilligt werden. Anscheinend gab und gibt es in der Schweiz so etwas noch nicht. Aber meine Mutter ist sich sicher. Ein Schock kann im Gehirn so einiges bewirken. Sie ist sich sicher. Und Sie sollen den Lieferwagen finden. Ich habe mich bereits in der Umgebung, in der der Unfall geschah, umgehört. Es gibt mindestens eine Person, die den Wagen ebenfalls gesehen hat. Aber sie weigert sich, eine Aussage zu machen. Da ist etwas faul. Ich werde mich mit dieser Person unterhalten. Der Mann heißt Brodbeck. Brodbeck? Er besitzt einen Trödelladen. Ich habe Ihnen die Adresse aufgeschrieben. Sie reichte mir einen Zettel. Wir einigten uns auf einen Vorschuss und ich machte mich auf den Weg. Der Trödelladen war klein und vollgestopft mit Dingen, die kein Mensch mehr benötigte. Ich erkannte unzählige Fotoapparate und andere elektronische Wunderdinge aus längst vergangenen analogen Zeiten. Herr Brodbeck saß in einem Sessel und surfte im Internet. Im Keller hat es noch mehr. Sagen Sie mir, wonach Sie suchen und ich hole es Ihnen rauf. Ich suche nach einem Lieferwagen. Den vermiete ich nicht. Aber Sie besitzen einen. Ja klar. Ich mache Hausräumungen. Leider bringt das immer weniger. Die Leute verkaufen die guten Sachen übers Internet. Der Schrott, der übrig bleibt, überlassen Sie danach uns. Vor einer Woche kam es in unmittelbarer Nähe zu einem Verkehrsunfall. Ich habe davon gehört. Die Tochter der Verunfallten war bei Ihnen. Und? Gehört Ihnen der Lieferwagen mit der Aufschrift Dachdeckergeschäft schwindelfrei? Meiner hat keine Aufschrift. Aber Sie kennen den Lieferwagen. Wer sind Sie überhaupt? Weshalb stellen Sie mir all die Fragen? Mein Name ist Philip Maloney. Ich bin Privatdetektiv. Keine Polizei? Ganz privat. Suchen Sie auch nach Menschen? Gegen ein entsprechendes Honorar suche ich alles und jeden. Ich hab kein Geld für so etwas. Aber Sie vermissen jemanden. Meinen Sohn. Er will nichts mehr von mir wissen. Ich könnte nach ihm suchen, wenn Sie mir verraten, wem der Lieferwagen mit der Aufschrift Dachdeckergeschäft schwindelfrei gehört. Was hat er angestellt? Der Lieferwagen war in einen Unfall verwickelt. Hab ihn vor einem Monat gesehen. Wer saß am Steuer? Darüber rede ich nicht. Will nicht, dass man mich für geisteskrank erklärt. Weil Sie gesehen haben, dass niemand am Steuer saß. Woher wissen Sie das? Die Frau, die angefahren wurde, hat auch niemanden am Steuer gesehen. Und wen hat sie auf dem Beifahrersitz gesehen? Das weiß ich nicht. Ich schon. Hab ihn gesehen. Bin erschrocken. Wie sah der Mann aus? Na, wie wohl. Es war mein Sohn, Stefan. Er saß auf dem Beifahrersitz, aber niemand am Steuer. Im Internet steht, dass sie Testfahrten machen, aber das sind keine gewöhnlichen Lieferwagen. Jetzt wissen Sie es. Ich werde keine Aussage machen, weder bei der Polizei noch vor Gericht. Er ist mein Sohn. Wie lange haben Sie schon keinen Kontakt mehr? Seit Monaten. Gab es Streit? Ja, immer. Aber das ist doch kein Grund, den Kontakt abzubrechen. Wir sind doch eine Familie, wir müssen zusammenhalten. Suchen Sie nach ihm? Ich suche nach dem Lieferwagen. Wenn ich dabei auch Ihren Sohn finde, schulden Sie mir eine Prämie. Suchen Sie sich etwas aus. Im Keller hat es noch mehr. Er zeigte auf das Gerümpel in seinem Laden. Ich schaute mich eine Viertelstunde um, fand aber nichts, das ich gebrauchen konnte. Im Polizeipräsidium erging es mir nicht viel anders. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. In 10 Jahren wird es mehr Roboter als Angestellte geben. Sie hätte man schon längst durch einen Roboter ersetzen können. Der Chip könnte so klein sein, dass man ihn kaum sieht. Menschen, die in größeren Zusammenhängen denken, kann man nicht einfach ersetzen, Maloney. Nur Leute, die ganz einfach gehäkelt sind. Genau das meine ich ja. Die unterschätzen mich und die Polizeiarbeit ganz gewaltig. Das bezweifle ich. Sie schaffen es nicht einmal, einen Lieferwagen ausfindig zu machen. Was für ein Lieferwagen? Dachdeckergeschäft schwindelfrei. Schwindelfrei? Schwindel. Ja, genau. Ist das der selbstfahrende Lieferwagen? Sie wissen davon. Wir wissen, dass es eine Anzeige gibt. Der Lieferwagen ist ein Phantom. Die Leute lesen etwas darüber im Internet und dann bilden sie sich ein, dass diese Autos bei uns auf den Straßen fahren. Das ist Unsinn. So weit sind wir noch nicht. Der Wagen war in einen Unfall verwickelt. Es gibt keine selbstfahrenden Lieferwagen. Wir haben uns erkundigt. Ein faszinierendes Thema. Aber auch gefährlich. Diese amerikanischen Software-Giganten sehen immer alles nur positiv. Was aber, wenn solche Autos in die falschen Hände geraten? Man könnte ein selbstfahrendes Auto auch mit Sprengstoff beladen. Oder so programmieren, dass es Amok fährt. Ich habe ein Buch gelesen. Das musste ja noch kommen. Ihnen ist es natürlich egal. Ich aber interessiere mich für alles. Sogar für Sie, Maloney. Aber nicht jetzt. Ist noch was? Am Nachmittag traf ich mich mit meiner Klientin in einem Tea-Room. Sie offerierte mir einen Espresso. Ich erzählte ihr vom traurigen Trödelhändler und dem verschwundenen Sohn. Das passt doch perfekt. Sein Sohn hat den Unfall gebaut und ist seither untergetaucht. Der Unfall war vor einer Woche. Brodbeck hat aber schon seit Monaten nichts mehr von seinem Sohn gehört. Weil es noch mehr Unfälle gab. Suchen Sie nach den anderen Opfern. Wenn es welche gäbe, hätten schon längst die Medien darüber berichtet. Ein selbstfahrender Lieferwagen, der Menschen umfährt, wäre eine kleine Sensation. Irgendetwas stimmt da nicht. Brodbeck muss mit der Polizei reden. Das wird er nicht tun. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Die wäre? Ich suche nach Brodbecks Sohn. Das kann aber teuer werden. Wenn die Suche nach dem Sohn sie zum Lieferwagen führt, dann hätten wir den Beweis, dass meine Mutter nicht lügt und dass sie geistig gesund ist. Wie viel möchten Sie? 1.000er. Ist ganz schön viel. Ist nur für den Anfang. Wenn jemand untergetaucht ist, kann es Wochen dauern, bis ich ihn ausfindig gemacht habe. Das kann ich nicht bezahlen. Suchen Sie zuerst nach dem Lieferwagen. Den kann man nicht einfach verschwinden lassen. Aber man kann ihn umlackieren lassen oder die Aufschrift überkleben. Brodbeck hat ihn ebenfalls in der Nähe des Unfallortes gesehen. Er muss da in der Gegend irgendwo untergestellt sein. Also so viele private Garagen für Lieferwagen gibt es nicht. Also eher ein Hinterhof. Oder eine Werkstatt. Ja genau, das muss es sein. Suchen Sie alle Autowerkstätten in der Gegend ab. Meinetwegen. Wenn Sie den Wagen tatsächlich in einer Werkstatt finden, dann ziehe ich Ihnen 200 vom Honorar ab. Schließlich habe ich Sie auf die Idee gebracht. Moment. Das steht nicht im Kleingedruckten. Was ist? Was sitzen Sie hier noch rum? An die Arbeit? Ich sitze hier lieber für 200 Franken rum. Also gut, kein Abzug. Sie zeigte zur Tür. Die Bedienung beobachtete argwöhnisch, wie ich aufstand und hinausging. Da es schon beinahe 5 war und deshalb die meisten Autowerkstätten bereits geschlossen hatten, freute ich mich auf einen gemütlichen Abend in meinem Büro. Doch als ich ankam, war die Heizung ganz ausgefallen und es war bitterkalt. Ein Techniker hämmerte und schraubte eine Stunde am Heizkörper herum, ehe er die glorreiche Idee hatte, sich im Keller die Heizungsanlage genauer anzuschauen. Als ich mich auf die Suche nach dem geheimnisvollen Lieferwagen machte, traf ich vor einer Autowerkstatt auf meine Klientin. Ich bin seit 7 Uhr unterwegs und habe bereits 4 Werkstätten abgeklappert. Und Sie? Ich hatte Handwerker im Haus. Da kann ich nicht einfach alles stehen und liegen lassen. Sie genießen auf meine Kosten das Leben. Um diese Jahreszeit genieße ich nur ab und zu ein Dutzend Tassen Kaffee. Vor allem nach einer Nacht in einem ungeheizten Büro. Ich habe Ihnen die Werkstätten aufgeschrieben, die nicht in Frage kommen. Gleich um die Ecke hat es eine weitere. Ach. Die besuchen wir gemeinsam. Danach gehe ich arbeiten und Sie hoffentlich auch. Sie sind ganz schön forsch. Was machen Sie, wenn man Sie bedroht? Dann rufe ich die Polizei. Sehen Sie, das ist der Unterschied zwischen uns. Ich weiß, dass es nichts bringt, die Polizei zu rufen. Die ermitteln erst, wenn jemand tot herumliegt. Meine Mutter hätte bei dem Unfall auch getötet werden können. Ist sie aber nicht. Was jetzt? Kommen Sie mit? Sie stemmte beide Hände in die Hüften. Wir gingen an einer Bäckerei vorbei, aus der es wunderbar duftete, als eine Kundin rauskam. Meine Klientin sah nicht einmal ins Schaufenster. Als wir um die Ecke bogen, roch es nach Öl, Benzin und Schweiß. Herr Engelhardt trug orange Arbeitskleidung. Wir suchen nach einem Lieferwagen. Ja. Wir vermieten keine Lieferwagen. Wir wollen auch keinen Lieferwagen mieten, wir wollen ihn beschlagnahmen. Sind Sie von der Polizei? Sonderabteilung Straßenverkehr. Noch nie davon gehört. Aber von mir haben Sie schon gehört. Mein Name ist Meloni. Ich bin Privatdetektiv. Sag mir auch nichts. Dachdeckergeschäft schwindelfrei? Können Sie sich vielleicht endlich darauf einigen, für wen Sie arbeiten? Ich habe nämlich noch zu tun. Wir suchen nach einem Lieferwagen, der die Straßen unsicher macht. Wie unsicher? Er hat eine Passantin angefahren. Das ist gelogen. Sie wissen, wovon wir reden. Sie sind nicht von der Polizei? Sind wir doch. Sind wir nicht. Ach, geht doch einen Kaffee trinken und einigt euch auf etwas, ne? Was wir hier besprechen, bleibt unter uns. Uns geht es nur um den Lieferwagen. War er bei Ihnen in Reparatur? Er ist weg. Wie weg? Stefan ist mit dem Wagen abgehauen. Stefan Brodbeck. Wir arbeiten gemeinsam an dem Projekt. Das ist die Lösung. Er ist nach dem Unfall abgehauen. Es gab keinen Unfall. Wollen Sie etwa behaupten, dass meine Mutter lügt? Sie ist erschrocken und vom Rad gefallen. Ich habe das Video gesehen. Es gibt ein Video von dem Unfall? Kommen Sie, ich zeige es Ihnen. Wir gingen durch die enge Werkstatt in einen Raum, der noch kleiner war als mein Büro. Es standen unzählige Kameras, Monitore und Computer herum. Herr Engelhardt zeigte uns ein Video und meine Klientin schluckte leer. Tatsächlich sah man, dass es zu keinem Kontakt zwischen dem Lieferwagen und dem Fahrrad kam. Sie müssen dieses Video für mich kopieren, sofort. Kein Problem. Wie viel ist es Ihnen wert? Das ist Erpressung. Maloney, unternehmen Sie etwas. Schlagen Sie ihn zusammen. Das werde ich nicht tun. Erklären Sie uns, was das alles zu bedeuten hat. Sie haben sicherlich schon von selbstfahrenden Autos gehört. Hm? Die großen Softwarekonzerne und auch die Automobilindustrie arbeiten daran. Es wird die nächste große Revolution. Stefan und ich hatten die Idee, ein System zu entwickeln, mit dem man aus jedem Auto ein selbstfahrendes machen kann. Ein selbstfahrender Lieferwagen hat meine Mutter zu Tode erschreckt. Normalerweise saß immer entweder Stefan oder ich am Steuer, um zu verhindern, dass die Leute erschraken. Aber an jenem Tag wollte Stefan eine 1-zu-1-Fahrt machen. Das System funktioniert nicht schlecht, also zumindest im Stadtverkehr. Die installierten Kameras und Bewegungsmelder werden von einer Software gesteuert, die mein Bruder entwickelt hat. Er ist ein Genie. Aber Frau Zubers Mutter erschrak so, dass sie vom Fahrrad fiel. Ich habe Stefan gewarnt. Er wäre gescheiter nachts in ein Industriegebiet gefahren. Aber er hörte nicht auf mich. Wir standen im Kontakt. Ich konnte hier sehen, was passierte und sagte ihm, dass er sofort zurückkommen solle. Doch er schaltete einfach das Handy aus und seither habe ich weder von ihm noch vom Lieferwagen etwas gesehen. Ich habe all meine Ersparnisse in das Projekt investiert. Jetzt ist alles weg. Sie kopieren jetzt dieses Video. Ich bezahle Ihnen 500 Franken. Das ziehe ich Maloney vom Honorar ab. Moment, so geht das nicht. Und ob das geht, Sie sind gefeuert. Und Sie kopieren das Video. Sofort. Engelhardt zuckte mit den Schultern und nahm die Geldscheine in Empfang. Meine Klientin würdigte mich keines Blickes. Nachdem sie den USB-Stick mit dem Video in ihrer Tasche verstaut hatte, reichte sie mir die Hand und verabschiedete sich. Ich fuhr zum Trödelhändler Brodbeck. Zu meiner Überraschung hatte sich ein Kunde in den Laden verirrt. Als ich genauer hinsah, erkannte ich den Mann. Er hätte gut zum Inventar gepasst. Na, Maloney, suchen Sie nach altem Gerümpel für Ihr noch älteres Büro? Sie kennen sich? Das ist leider unvermeidlich, wenn man als Privatdetektiv arbeitet. Was wissen Sie über Herrn Brodbecks Sohn, Maloney? Er hat keinen Kontakt mehr zu seinem Vater. So ist es. Die Polizei glaubt, dass ich ihn schütze. Ich würde ihn ja gerne schützen, aber ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Stefan Brodbeck ist in einen Mord verwickelt. Das behaupten Sie? Weil wir seine Fingerabdrücke am Tatort gefunden haben. Wurde jemand überfahren? Mord, Maloney. Kein Verkehrsunfall. Und kommen Sie mir jetzt nicht mit selbstfahrenden Lieferwagen. Wir haben es hier mit einem selbstschießenden Täter zu tun. Ist Ihr Sohn einschlägig vorbestraft? Nein. Nur kleinere Drogendelikte, aber das ist einige Jahre her. In einem Waldgebiet östlich von Grünwil wurde die Leiche eines unbekannten Mannes gefunden. Eine Schusswunde in der Brust. Der Täter hat die Waffe am Tatort zurückgelassen. Darauf haben wir Fingerabdrücke sichergestellt. Stefan ist kein Idiot. So etwas wird er nicht tun. Wenn jemand in Panik handelt, dann wird er zum Idioten. Panik ist der Intelligenz genauso abträglich wie Verliebtsein. Ich habe ein Buch gelesen. Über Menschen, die sich in Panik verlieben. Intelligenz funktioniert nur, wenn die Emotionen nicht selbstbestimmend werden. Selbstfahrende Emotionen sind demnach eine Gefahr. In Panik reagiert der Mensch emotional. Genauso wie wenn jemand verliebt ist. Stefan ist unglücklich verliebt. Schon seit einem Jahr. Sehen Sie, Maloney, das bestätigt meine Theorie. Der Mann war nicht nur in Panik, er ist auch noch verliebt. Das ist sozusagen die doppelte Intelligenzdrosselung. Er wird garantiert noch mehr Dummheiten anstellen. Stefan ist kein Mörder. Unternehmen Sie etwas. Er muss in eine ganz dumme Sache geraten sein. Das sage ich doch die ganze Zeit. Wer ist die unglückliche Liebe? Gabriela Gossi. Eine Schönheit aus gutem Haus. Nichts für Stefan, aber er kommt nicht von ihr los. Wir werden Frau Gossi befragen. Heute oder erst in 2 Wochen? Unser Computer wird uns berechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese Frau Gossi den Täter versteckt oder schützt. Sie, Herr Brodbeck, haben eine 73-prozentige Wahrscheinlichkeit. Deshalb bin ich hier. Ich habe keine Ahnung, wo Stefan steckt. Wenn jemand nicht mehr weiter weiß, dann wendet er sich an seine Eltern. Stefans Mutter lebt nicht mehr. Deshalb warten wir hier auf Ihren Anruf, auf seinen Anruf. Unser Computer sagt, dass er zwischen 18 Uhr und 3 Uhr morgens anrufen wird. Ihr Computer kennt Stefan nicht. Der Polizist ließ sich nicht davon abbringen, im Trödelladen zu warten, bis sich der Verdächtige meldete. Ich hatte Besseres zu tun. Es war nicht schwer, die Adresse von Gabriela Gossi ausfindig zu machen, doch es war ganz schön schwer, die Frau zu finden. Frau Gossi lebte in einer großzügigen Loftwohnung am Rande der Stadt. Der Ausblick aus dem Fenster war phänomenal und die Kücheneinrichtung glänzte in edlem Stahl und noch edlerem Marmor. Auch Gabriela Gossi glänzte, doch daran war eine Schicht Make-up schuld. Haben Sie tatsächlich 2 Stunden auf mich gewartet? Es waren sogar fast 3. Respekt, aber wozu das Ganze? Ich habe keine Ahnung, wo Stefan Brodbeck steckt. Sie sind mit ihm befreundet. Wir kennen uns, mehr ist er nicht. Sein Vater sagt, dass es sie vergöttert. Ach, Männer neigen zu Übertreibung. Kann schon sein, dass er für mich schwärmt, aber ich habe ihm nie Hoffnungen gemacht. Aber Sie haben regelmäßig Kontakt mit ihm. Nicht wirklich. Das beschränkt sich mehr auf die sozialen Netzwerke. Meine aktuelle Handynummer kennt er nicht. Hat er Sie telefonisch belästigt? Ich wechsle meine Handynummer regelmäßig. Einige Männer sind äußerst penetrant. Stefan Brodbeck soll einen Mann getötet haben. Tatsächlich? Ja. Davon habe ich noch nichts gehört. Aber vom selbstfahrenden Lieferwagen haben Sie schon gehört? Eine nette Idee, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. 2 Bastler haben noch keine Chance gegen die Großkonzerne. Offenbar haben die Bastler ein funktionstüchtiges Auto entwickelt. Ich fahre leidenschaftlich gerne Auto. Einfach nur einsteigen und sich fahren lassen, das ist nichts für mich. Das ist langweilig wie Taxifahren. Trauen Sie Stefan Brodbeck einen Mord zu? Warum nicht? Haben wir nicht alle unsere dunklen Seiten? Es scheint Sie nicht groß zu interessieren, ob Stefan ein Mörder ist oder nicht. Stefan interessiert mich tatsächlich nicht besonders. Ist das schlimm? Sie hingegen interessieren mich schon. Ich werde ein anderes Mal darauf zurückkommen. Und wenn es nur ein Hier und Jetzt gibt? Hier, in der Küche. Warum nicht? Ich koche sowieso nicht und für irgendwas muss der Raum doch gut sein. Jetzt müssen Sie sich aber entscheiden. Mir gefällt die Kamera an der Dunstabzugshaube nicht. Mir schon. Ich lasse mich gerne filmen. Was ist jetzt? Handy oder Gabriela? Ich entschied mich für das Handy, weil ich der Frau nicht über den Weg traute und ich mich nicht gerne filmen ließ, egal bei welchen Aktivitäten. Der Anruf kam vom Trödelhändler. Ich verzichtete auf einen Rückruf und fuhr stattdessen zu ihm. Der Polizist war noch immer bei ihm. Ich halte das nicht mehr länger aus. Er erzählt ständig aus Büchern, die er gelesen hat. Immerhin macht er jetzt eine Pause. Haben Sie etwas herausgefunden? Ich habe mich mit Gabriela Gossi unterhalten. Eine attraktive Frau. Naja, das ist sie. Aber auch eine Schlange, ja? Glauben Sie mir, Stefan wollte nichts davon wissen, aber ich habe sie öfter mit anderen Männern gesehen. Sogar eng umschlungen mit seinem besten Freund. Patrick Engelhardt. Die beiden haben monatelang in der Werkstatt gearbeitet. Gabriela hat sie ab und zu besucht. Ist ja ganz in der Nähe, deshalb habe ich sie gesehen. Sie hat ein Verhältnis mit Patrick Engelhardt. Es sah zumindest danach aus. Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Auch das noch. Jetzt ist er wach geworden. Jetzt geht es wieder von vorne los. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Moment. Sie sind auch da, Maloney? Wo ist die Leiche? Sie sind hier, weil Sie darauf warten, dass mich mein Sohn anruft. Aber mein Sohn wird nicht anrufen. Ach so, ja, ja. Herr Bäcker. Brotbeck. Meinetwegen, Herr Brotbäcker. Weshalb sind Sie noch hier, Maloney? Sie sollten sich um Gabriela Gossi kümmern. Was ist mit der Frau? Sie hat etwas mit dem verschwundenen Lieferwagen zu tun. Der Lieferwagen Ihrer Bäckerei ist verschwunden? Ich glaube, er ist nicht wach. Er träumt das alles nur. Sie sind still! Jetzt fällt es mir wieder ein. Sie sind von einem selbstfahrenden Auto erschossen worden. Man hat die Fingerabdrücke Ihres Sohnes auf dem Reifen gefunden. Ich gebe zu, dass ich einen verhängnisvollen Fehler gemacht habe. Ich hätte ihm die Waffe nicht geben sollen. Was für eine Waffe? Ich habe sie Stefan gegeben. Sie haben Ihrem Sohn eine selbstschießende Waffe gegeben? Eine Pistole. Ich habe sie bei einer Wohnungsräumung gefunden. Stefan kam ab und zu vorbei und hat sich etwas mitgenommen, wenn es ihm gefallen hat. Haben Sie ihn nicht gefragt, wozu er die Waffe wollte? Er würde nie auf jemanden schießen. Er wollte damit nur ein wenig üben. Wenn er auf niemanden schießen wollte, weshalb wollte er das üben? Das ist unlogisch. Sie sollen jetzt weiter schlafen. Wie spät ist es? Kurz nach 22 Uhr. Es bleiben noch 5 Stunden. Er wird sich bei seinem Vater melden. Unser Computer hat immer recht. Brotbeck schüttelte resigniert den Kopf. Ich ging und sortierte die Informationen und landete immer wieder beim Lieferwagen und bei Frau Gossi. Und dem Mann, der offenbar bessere Chancen bei ihr hatte als der verschwundene Stefan Brotbeck. Herr Engelhardt war auch nachts noch in seiner Werkstatt anzutreffen. Und er war nicht allein. Gabriela hat mir alles gestanden. Ich hatte nichts mit ihr, auch wenn ich 2 Sekunden lang auf der Kippe war. Das war nur gespielt, vergessen Sie es. Sie hat Stefan einen Kontakt vermittelt. Ich habe nichts davon gewusst. Weil du mir auf die Nerven gegangen bist. Er wollte allen Ernstes diese geniale Software als Public Domain rausbringen. Man muss etwas gegen die Großkonzerne unternehmen. Am Schluss teilen sie sich alles auf. Wenn wir alle die Möglichkeit haben, unsere Wagen in selbstfahrende Autos umzubauen, dann sehen die Großkonzerne alt aus. Das ist Schwachsinn. Stefan wollte auch nichts davon wissen. Deshalb habe ich ihm auch den Kontakt vermittelt. Was für ein Kontakt? Jemand war an der Software interessiert und hat 1 Million Dollar geboten. Mein Bruder ist der Programmierer und er denkt wie ich. Und ich denke weiter. Ja, und was hast du jetzt davon? Der Lieferwagen ist weg, Stefan ist weg und die Polizei denkt, dass er ein Mörder ist. Da muss etwas schiefgelaufen sein. Die wollten den Prototyp sehen. Vielleicht wollten sie einfach nicht bezahlen. Stefan hat die Nerven verloren. Es war deine verdammte Idee. Was kann ich dafür, wenn Stefan durchdreht? Sie sollten ihn anrufen. Das werde ich nicht tun. Ich habe es immer wieder versucht, aber er geht nicht ran. Er ist in sie verliebt. Er wird sich bei ihnen melden. Ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und Sie? Ich würde die Kamera ausschalten. Du willst mich nur wütend machen. Ich will, dass er der Polizei sagt, dass es Stefans Idee war und dass Stefan an allem schuld ist. So einfach kommst du mir nicht davon. Wir werden ja sehen. Um 2.58 Uhr klingelte es im Trödelladen von Herrn Brotbeck. Sein Sohn war völlig aufgelöst und gestand den Mord. Der Polizist schlief derweil friedlich in einem Sessel. Stefan Brotbeck stellte sich der Polizei. Er nahm alle Schuld auf sich. Der Lieferwagen wurde nicht mehr gesehen. Doch in der Werkstatt von Herrn Engelhardt wurde weitergearbeitet. Das neueste Projekt war ein selbstfahrender Lastwagen. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Lieferwagen.